Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, richtete am 1. Juli ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin gratulierte er Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK auf der 4. Tagung der Obersten Volksversammlung in ihrer 13. Legislaturperiode. Er wünschte dem koreanischen Volk vom ganzen Herzen weitere neue Erfolge in verschiedenen Bereichen für den Aufbau und die Entwicklung des Staates unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas mit dem Genossen Kim Jong-un an der Spitze. Weiter unterstrich er, die chinesisch-koreanische Freundschaft sei ein gemeinsamer wertvoller Reichtum beider Länder. China sei dazu bereit, mit der DVK die bilateralen traditionellen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen ununterbrochen zu entwickeln und dadurch den beiden Ländern und ihren Völkern Wohlstand zu bringen. Der Präsident der Volksrepublik China wünschte der DVK Gedeihen und dem koreanischen Volk Glück und Wohlergehen.